1. Ein Witwe eins Propheten Junges Wante sich vers Weifelten Eliza, da ein Glorbiger Eier bei den Son als Sklaven vor Dirte, obwohl er verstorbener Mann Gottstets true gedient hat. 2. Eliza fragte sie nach ihren Möglichkeiten und erfuhr, dass sie außer einem kleinen Krug mit ihr Kinele vore mehr in ihrem Haus besaß. 3. Daraufhin weise sien, sich von all ihren Nachbarn so viel Leergefass wie möglich auszuleihen, wobei sie nicht zu sparsam sein sollte. 4. Er befahl sich mit ihren Sonen einzuschließen und das all in die Gefass zu jessen, wobei jeds wohl gefass sofort beiseite gestellt werden sollte. 5. Die Frau befolgt sein Anweisungen, schloss die Tür hinter sich und ihren Sonen und begann, das all in die Herbeigebrachten Gefass zu füllen. 6. Als all Gefass gefüllt waren und sie nach einem weiteren verlangte, antwortet Sohn, das Kinis mehr übriges sei, woraufhin das all aufhört zu fließen. 7. Nachdem sie dem Gottesmann davon berichtet hat, weise sien, das all zu verkaufen, ihr Schulden zu begleichen und vom Rest mit ihren Sohnen zu leben. 8. Eins Tags reiste Eliza nach Sunem, wo ein wohlhabend Frau in Beharlich einlud, bei zu essen, was a fortan bei Jeder Dirtreis tat. 9. Die Frau bemerkt gegenüber ihrem Ehemann, dass es sich bei ihrem Regelmassagen Gastzweifellos einen heiligen Mangots handelte. 10. Sie schlug vor, ein kleines Gemordzimmer auf dem Dach einzurichten und es mit Bett, Tisch, Stuhl und Luchte auszustatten, damit dort Jederzeit einkehren kann. 11. Als Eliza das nächste Mal zu Besuch kam, zog sich in Diocese Obergemark Zurich, sich dort auszuruhen. 12. Beauftragte seinen Diener Gehasi, die Frau aus Sunem zu rufen, woraufhin sie vor in Trat. 13. Eliza ließ sie fragen, was als Dank für ihr Gross versorgt tunkon, etwa ein Firstbreak beim König, doch sie antwortet, sie lebe sicher unter ihrem eigenen Vogue. 14. Auf Eliza's weitere Nachfrage erklärt Gehasi, dass die Frau Kindelos Essayender Ehemann bereits ein fortgeschrittenes Alter erreicht habe. 15. Eliza befahl, sie erneut zu rufen und als sie in der Tür stand, gab ein Verheißung. 16. Erkundigteren, dass sie in einem Jahr die Zeit einen Sohn im Arm halten wird, woraufhin sie in instandig bat, sie als sein Dienerin nicht zu torschen. 17. Die Frau wurde jedoch tatsächlich schwanger und bracht im folgenden Jahr zur angekündigten Zeit einen Sohn zur Welt, genau wie Eliza es vorhergesagt hat. 18. Als der Jung Alter geworden war, ging eins Tags hinaus zu seinem Vater, der Gerade mit den Schnitten auf dem Feld arbeitet. 19. Plötzlich klagte das Kind überheftig Kopfschmerzen, woraufhin der Vater einem Diener befahl, den Jungen sofort zu seiner Mutter zu bringen. 20. Der Diener bracht in Nackhauser, wo bis am Mittag auf dem Schoss seiner Mutter saß, bevor schließlich verstarb. 21. Sie trug den toten Jungen hinauf, legte ihn auf das Bett des Gottesmanns, schloss die Tür und verließ den Raum. 22. Danach rief sie ihren Mann und bat ihn, einen Diener und ein Esselin bereitzustellen, damit sie schnell am Gottesmann reiten und bald zurückkehren kann. 23. Wundert sich über Vorhaben, die weder niemand noch Sabbat war, doch sie beruhigte in lediglich mit der Antwort, das als in Ordnung sei. 24. Nachdem sie das Tier gesattelt hat, wies sie den Dienerin, das Tempo one rücksicht auf sie hochzuhalten, bis sie einen anderen Befehl geben word. 25. So machte sie sich auf den Weg und erreicht schließlich den Gottesmann auf dem Berg Carmel. 26. Als Eliza sie von Weitem sah, schickte o Gehasi entgegen, sich nach ihrem Wohligehen soe dem ihres Mannes und ihres Kind zu erkundigen, worauf sie kurz mit J antwortet. 27. Berg angekommen, umklammert sie verzweifelt Eliza's Fass, obwohl Gehasi sie wegstossen wollte, hielt Eliza in Zurich, die ihren Chiffen kummer erkannte, den Gott im verborgen hat. 28. Sie fragte in Vorwurfsvoll, ob sie in Gemmelsam einen Sohn gebieten habe und ob sie in nicht gebieten hat, kein falschen Hoffnungen zu machen. 29. Eliza befahl Gehasi sofort, sich zur Eile zu gürten, seinen Stab zu nehmen und one Aufenthalt zum Neben zu eilen, den Stab auf dessen Gesicht zu legen. 30. Die Mutter schwor jedoch bei Gott und bei Elisas Leben, dies sie in nicht verlassen Word, weshalb sich schließlich erhoben der Folgte. 31. Gehasi war bereits vorausgegangen und hat den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, doch es gab keinele Lebenszeichen, weshalb Eliza die Erfolglosigkeit meldet. 32. Als Eliza das Haus erreicht, fand den verstorbenen Jungen auf seinem eigenen Bett liegen. 33. A Bettrat das Zimmer allein, schloss die Tür hinter sich und betet instandig zu Gott. 34. Danek legte sich auf das Kind, wo bei seinen Mund, sein Organ und sein Hand auf die des Jungen presst, bis dessen Körper allmalig warm wird. 35. Eliza ging kurz im Haus auf und ab, wiederholt dann den Vorgang, woraufhin der Jung siebenmal niest und schließlich die Organ aufnäht. 36. A liest die Mutter durch Gehasi rufen und forderte sie auf, ihren lebenden Sohn zu sich zu nehmen. 37. Volle Dankbarkeit fiel sie im zu fassen, vernäht sich tief bis zum Boden und verliest dann mit ihrem Sohn den Raum. 38. Später kehrte Eliza nach Gilgal zurück, waren dem Land ein Hungersnot herrschte, a befahl seinem Diener, einen großen Topf aufzusetzen und ein Gericht für die Propheten Junger zu koschen. 39. Eine der Männer sammelte auf dem Feld unwissentlich wild Gurken von einer Rankenpflanz und schnitt sie in den Topf, one deren Giftigkeit zu kennen. 40. Als die Männer von der Spies kosteten, bemerkten sie die Gefahren schrien, dass der Tod im Topf sei, woraufhin sie das Essen erbrechen. 41. Eliza verlangte nach Mel, warf es in den Topf und erklärt, dass die Spies nun unbedenklich sei, woraufhin die Männer one Schaden essen konnten. 42. Ein Mann aus Bolschalische brachte Eliza zwanzig Gerstenbrot und frisch getreid als Erstlingsgabe, woraufhin der Prophet befahl, dies und die Loot zu verteilen. 43. Sein Diener zweifelte daran, dass dies Geringe Mensch verhundert Männer ausreichen Word, doch Eliza beharrt darauf, die Gott ein Sattigung aller versprochen hat. 44. Erlegte ihnen die Brot vor, und wie Gott es angekündigt hat, werden alsat, und es blieben sogar noch rest übrig,